Bitteschön. So, los geht's. Ja, hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Usta ist mein Name und ich bin der Assistenzarzt hier in der Notaufnahme. Und bitte nehmen Sie Platz. Ah, danke schön. Ja, bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, muss ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, was Sie wissen müssen, müssen Sie wissen. Das ist ja kein Ja, Ding, ja. okay. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Maria Zimmermann. Maria Zimmermann. Doppel Doppel M. M und Doppel N, ja? Ja, In der okay. Mitte Doppel M und am Ja, Ende Doppel N. Doppel N. Ja, okay. Frau Zimmermann, wie alt sind Sie? Ja, ich bin jetzt, in ein paar Tagen werde ich 66. 66 und wie wurden Sie genau geboren? Wann wurden Sie genau Wann geboren? wurden Sie geboren? Am 2. Mai 57. Mai 57. Okay. Und wie groß sind Sie und wie schwer sind Sie? Ja, ich bin 1,70 Meter. Wahrscheinlich immer noch ungefähr. Und ich wiege 78 Kilo. 78 Kilo. Okay, dann. Okay, sehr gut. Dankeschön für die Information. Und was führt Sie zu uns? Ja, also ich habe solche Bauchschmerzen. Und zwar überwiegend eigentlich auf der linken Seite im Unterbauch. Und das hat vor einigen Wochen angefangen. Dann war es auch wieder weg. Ich habe das gemerkt, dass ich so fettiges Essen nicht gut vertragen habe. Da habe ich dann so Sodbrennen bekommen. Und ja, also in der letzten Zeit habe ich also immer so ein bisschen Bauchprobleme gehabt. Was mir aufgefallen ist, mal war ich total verstopft und dann hatte Ja. ich wieder Durchfall und dann war es wieder ganz schwierig und ja, also mit dem Bauch ist irgendwas nicht in Ordnung. Und jetzt werden die Schmerzen auch irgendwie schlimmer. Die waren am Anfang gar nicht so doll und die werden aber jetzt immer heftiger und jetzt habe ich gedacht, ich muss doch mal zu Ihnen kommen. Ja, und Sie haben vor einigen Wochen angefangen, gesagt, Ja, da habe ich das schon mal gehabt und dann ist es aber wieder weggegangen, ne? seit wann haben Sie diese Schmerzen genau? Ja, also so wie sie jetzt sind, habe ich sie vielleicht seit 2 Wochen, aber vor 4 Wochen war schon einmal so eine Phase, da war es aber dann ganz schnell wieder vorbei. Okay, Sie haben gesagt, auf der linken Seite und Auf der linken Seite, genau. ja, auf der linken Seite und zeigen Sie mir bitte, wo die Schmerzen am stärksten sind. Die sitzen eigentlich ziemlich genau im Unterbauch. Also wenn ich praktisch die Hand unterhalb Ja. vom Bauchnabel lege, Ja, ne? okay. Dann Unterhalb auf der linken Seite. der Bauch. Ja, okay. Und sind strahlende Schmerzen in eine andere Körperregion aus oder Habe ich nur? nicht den Eindruck. Nein, habe ich. Ich meine, die sind da an der Stelle und da bleiben die auch. Ja. Und sind die Schmerzen auch wieder weg, ne? Ja, also Seit sie waren dann 4 Wochen? zwischendurch weg, Ja. aber jetzt sind sie eigentlich die ganze Zeit da und werden eigentlich auch heftiger. Ja, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr leichter und 10 außerordentlich starken Schmerzen entspricht? Wie stark sind die Schmerzen? Ja, also ich würde vielleicht sagen, so direkt nach dem Essen manchmal, da sind die schon so bei 7. Und Sieben, okay. normalerweise sind die ja erträglich, aber Vielleicht so bei 4, 5. Ja, gut, okay. Und gibt es für die Schmerzen bestimmte Auslöser oder bestimmte Lebensmittel? Zum Beispiel fettiges Essen oder würziges Ja, Essen? also das, den Eindruck habe ich, dass das fettiges Essen nicht gut ist. Und da habe ich jetzt auch die Tage dann drauf verzichtet. Ja, okay. Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Also was mir aufgefallen ist, wenn ich mich hinsetze und ruhig bin, dann wird es ein bisschen besser. Ja, im Aber wenn ich Liegen. unterwegs bin, dann ist es nicht gut. Ja, okay, ganz gut. Haben die Schmerzen sich im Laufe der Zeit verbessert oder verschlechtert? Immer Die sind verschlechtert, ne? eigentlich immer schlechter geworden, ja, würde ich sagen. Wenn sie unterhalb auf der linken Seite aufdrückt und loslässt, sind die Schmerzen verstärkt? Sie stellen schwierige Fragen. ich würde sagen, sie sind gleichbleibend. Bleiben, okay. Bleiben. Und wenn die Attacke kommt, wie lange die Schmerzen, wie lange dauert die Schmerzen? Oh, das dauert schon relativ lange, würde ich sagen. Also das kommt mir immer lange vor. Also vielleicht so eine halbe Stunde nach dem Essen oder vielleicht auch eine Stunde und dann flaut es wieder so ein bisschen ab. Ja, okay. Sie haben gesagt, manchmal Verstopfung und manchmal Durchfall. Ja, das Und habe ich aber schon lange. schon lange, aber nicht jetzt. Nee, das habe ich schon eigentlich seit, ja, ich würde sagen, bestimmt 2 Jahren. Ja, haben Sie erbrochen? Nein, erbrechen muss, nee, über, nee, was muss ich nicht. Oder haben Sie Nausea? Was meinen Sie mit Nausea? Oder ist Ihnen übel, oder? Nee, so richtig schlecht ist mir nicht. Haben Sie keine Übelkeiten? Nö, würde ich nicht sagen. Ja, okay, Also dann. nur wenn die Schmerzen ganz heftig sind, dann fühlt man sich halt insgesamt schlecht, ja. Ja, okay. Wie war der Schutul von der Farbe? Also ich würde sagen normal, also ein bisschen natürlich orientiert an dem, was man gegessen hat, ne? Also was weiß ich, sowas wie Spinat oder rote Beete färbt natürlich, aber sonst würde ich sagen, hat es eine normale Farbe gehabt, der Stuhlgang. Und mir Haben ist auch Sie nicht aufgefallen, dass der sich irgendwie besonders verändert hat. denn Teerstuhl nicht bemerkt, ne? Teerstuhl. Was ist Teerstuhl? Teerstuhl bedeutet glänzende schwarze Stuhl bedeutet. Nee, schwarz war der nicht, ne. Ganz gelblich, nicht schwarz, ja, ne? Also eher so bräunlicher, wie halt so Stuhl Bräulich, aussieht, ja. ja. Ja, okay, bräulich, okay. Und haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachschweiß, Also was, Frau ich habe, Zimmermann? mir war jetzt die letzten Tage ein bisschen warm. Und da habe ich mal Ja. gemessen, da war die Temperatur ein bisschen erhöht, also so knapp unter 38. 38. Aber unter. Drunter, 38. kurz Runter, drunter. ja. Ja, okay. Haben Sie nicht Nachschweiß bemerkt? Geschwitzt habe ich nachts nicht besonders, nein. Ja, okay. Haben Sie Kopfschmerzen? Kopfschmerzen habe ich nicht, nein. Ja, okay. Fühlen Sie hinter dem Brustbein Brustengegefühl oder Brustschmerzen? Nein. Nein, Okay. Bauchschmerzen habe ich, Sehr, nicht Brustschmerzen. sehr, sehr gut. Sehr gut. Und haben Sie Husten? Husten? Ja, Husten. Nein. Nein, total Ganz, nicht. ganz gut, das stimmt. Nee. Okay, Frau Zimmermann, haben Sie in der letzten 6 Monaten ab- oder zugenommen? Ich glaube nicht, nee, das wüsste ich, nee, habe ich nicht. Ja, okay. Gewicht der Lust verneint. Und haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Ja, mit dem Durchschlafen, das ist nicht so doll. Ja. Also ich wache wohl manchmal auf, ich glaube auch mit Bauchschmerzen. Und dann muss ich auch immer nachts auf die Toilette gehen. Bestimmt so, ja, wenigstens einmal in der Nacht, manchmal auch zweimal. Ganz gut. Wie ist Ihr Appetit? Ja, der war schon mal besser. Also in letzter Zeit schmeckt es mir nicht so sehr gut. Nicht sehr gut. Okay. Und leiden, einen Moment, bekommen Sie immer noch Menstruation, oder? Nein, ich bin Ja, okay. 66, um Gottes Willen, Ja. nein. Die Ja, Zeiten sind okay. lange vorbei. Ja, okay. Ganz gut. Haben Sie Allergien, Frau Zimmermann? Ja, was ich nicht so gut vertrage, sind Milchprodukte. Da verzichte ich auch weitgehend drauf. Sehr gut. Wie äußert sich diese Unverträglichkeiten? Ja, da, wenn ich viel Milchprodukte esse, dann hatte ich auch so Darmbeschwerden. Deswegen habe ich das dann reduziert. Blähungen Ja, Blähungen und auch, danke. unangenehme Bauchgefühl, ne? Ja. Ja, okay. Und ich würde nun nach Ihrer Vorgeschichte fragen, aber davor möchten Sie etwas hinzufügen, Frau Zimmermann. Ne, ich habe ihn, Sie haben ja viel gefragt. Ich habe ihm, glaube ich, alles erzählt, was jetzt so wichtig war für diese Tage. Ja, okay. Gab es in Ihrer Vorgeschichte wichtige Erkrankungen? Naja, ich habe das, was alle Leute in meinem Alter haben, ja. Ich habe ein Ja. bisschen hohen Blutdruck, ich habe ein Ja. bisschen erhöhte Blutfettwerte. Und ja, vor 20 Jahren ist bei mir die Gallenblase rausgenommen worden. Ja, ganz schön. Und ist die Operation komplikationslos verlaufen? Ja, das war so ein kleiner Eingriff, da war nicht viel. Ja, sehr gut. Und gab es in der Vorgeschichte wichtige Operationen außer Nee, das war die einzige. Gallenblasenentfernung? Das war das Das einzige war eigentlich. einzige. Sehr gut. Und ich würde Sie nach Ihrer Lebensgewohnheiten fragen. Und rauchen Sie, Frau Zimmermann? Nee, ich habe tatsächlich noch nie geraucht. Sehr gut. Sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, also gelegentlich trinke ich mal ein Glas Wein. Im Sommer mal ein Glas Rotwein, Glas Weißwein auf der Terrasse oder wenn man Gäste hat oder ein Glas Sekt. Im Winter mal ein Rotwein oder ja, oder zum Ja. guten Essen mal ein Glas Wein, aber jetzt nicht jeden Abend. Wie oft können wir sagen, pro Woche ein Glas Na, ja, vielleicht ein bisschen Fläschchen? mehr, vielleicht zweimal in der Woche. Sehr gut. 2 Mal pro Woche. Und nehmen Sie bitte das nicht persönlich, aber das ist eine Routinefrage, die jede Patientin stellen muss. Nehmen Sie sonstige Drogen, Frau Zimmermann? Drogen? Ich? Nein, also wirklich nicht, nein. Sehr gut zu hören. Und ja, ich würde Ihnen über Ihre Familienvorgeschichte sprechen. Leiden Ihr Vater oder Ihr Angehörigen unter wichtige Erkrankungen? Naja, also mein Vater, der ist verstorben. Der hatte erst Lungenkrebs und hat dann letztendlich aber was ihn, er ist gestorben an einem Schlaganfall. Wann war das? Oh, wie alt war der da? Da war der 82 oder so. Also ist schon noch 2018. relativ alt geworden. Ja, okay. Und bei der Mutter Meine Mutter, lebt sie noch? die hat Diabetes, also so ein Altersdiabetes halt, ne? Ja, nur das. Und lebt Ja, sie so viel noch? ich weiß, ja. Was sie sonst noch hat, keine Ganz Ahnung. schön, ganz schön, ganz schön. Und haben Sie Geschwister, Frau Zimmermann? Nein, Geschwister gibt es nicht. Sind Sie Einzelkind? Sehr gut. Ich bin ein Einzelkind, ja. Ja, sehr gut. Und was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Rentner natürlich inzwischen. Aber vorher. Ja, ich habe als Beraterin in einem Möbelhaus gearbeitet. Möbelhausberaterin, sehr gut. Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, die sind aber natürlich schon erwachsen. Sehr gut. Und sind Kinder gesund? Sind die Die Kinder Kinder gesund? sind gesund, ja, so viel ich Ja, weiß, ja. sehr gut. Und wohnen Sie allein oder mit Mit meinem Mann zusammen wohne ich. meinem Mann? Ja, sehr gut. Mein Mann. Und sehr gut. Ja, das wär's, Frau Zimmermann. Ja, ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt und möchten Sie etwas hinzufügen? Oder Oh, ich weiß. hätten Sie Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Also Sie haben ja so viel gefragt und ich habe Ihnen ja so viel erzählt. Ich wüsste nicht, was da noch fehlen könnte, ja. Und ich wüsste Ja. jetzt natürlich, woher kommen diese Bauchschmerzen und was machen Sie, um das rauszufinden? Ich möchte etwas zuerst körperlich untersuchen und danach ich brauche Laboruntersuchung, um etwas herauszufinden. Hm? Und natürlich, ich brauche Labordiagnostik. Und gegebenenfalls würde ich CT-Tomographie der Bauch veranlassen. Des Bauches. Des Bauches veranlassen. Ja. Ja, Was des ist denn Bauches. eine CT-Tomographie? Können Sie mir das erklären? Ja, CT-Tomographie ist ein bildgegebene Untersuchung. Eine bildgebende Untersuchung, ja. Ja, bildgebende Untersuchung. Wir können als Ärzte in Schnittbildern ihr Bauch und ihr Bauchorgane sehen, Ja, was aber ist das denn mit Strahlenbelastung? ja, es hat Strahlen, ja. Also es gibt eine Aber Strahlenbelastung, aber ist das gefährlich? nein, das ist nicht gefährlich. Wir machen jeden Tag CT-Tomographie Mhm. das ist nicht ganz gefährlich. Es ist natürlich ein bisschen Gefahr. Ja, er hat ein bisschen Gefahr, aber Was ist denn die Gefahr? Ist es das mit dem Kontrastmittel oder was ist gefährlich? ja, Kontrastmittel haben Sie gegen Kontrastmittel Allergie So haben? viel ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie Kontrastmittel bekommen. Aber wir würden natürlich Therapie verabreichen. Das etwas was etwas Schlechtes passiert. Dann retten Sie mich. Ja. Das ist schon mal gut, ja. Okay, ja. Okay, will ich mich da mal drauf verlassen, ja. Gut. Nee, Ja. sonst habe ich eigentlich, ja, dann, aber muss diese Untersuchung unbedingt sein? Nicht, es muss ja nicht sein. Nach der Ergebnissen von Blut abnehmen oder Blut wir möchten das Blutdiagnostik zuerst sehen, dann wenn es erforderlich ist, würden wir diese Untersuchung fernfahren lassen. Ah ja, okay, gut. Gut, aber gibt es nicht noch auch noch einfachere Untersuchungen, die nicht so gefährlich sind? Ja, natürlich gibt es ein Bauchultraschall. Ah, das habe ich schon mal gehört. Das ist nicht gefährlich, ne? Ja, das ist nicht gefährlich und es ist Bauchultraschall ist strahlenfreie Dann können wir das ja erst machen. ja. Okay. Gut. Alles klar. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Können Sie mir etwas über Ihren psychischen Zustand beschreiben? Im psychischen Zustand. Ja, gibt es Faktoren, zum Beispiel Ich bin Depression? Rentner, ich habe keinen Stress. Und in der Familie gibt es auch keinen Ärger. Dankeschön. Hat noch sonst jemand eine Frage? Mir ist aufgefallen, zum Impfen hat er nichts gefragt. Ja, Impfung. Corona schon vergessen? Hallo, Herr Uster, sind Sie noch da? Ja, Die Impfstatus. ich Ja. bin hier. Und Medikamente haben Sie auch nicht gefragt. Oh, ich habe vergessen. Entschuldigung. Ja, Ja, Sie sind der Arzt, nicht ich. nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Ja, ich nehme regelmäßig Medikamente ein. Ich nehme einen Beta-Blocker wegen meines Blutdrucks. Ja, Beta-Blocker. Und wenn ich nachts nicht gut schlafen kann, nehme ich Baldrian. Und wegen der erhöhten Cholesterinwerte nehme ich Atorvastatin. Kennen Und Sie da Dosierung, die Dosierung? ja, dann Beta-Blocker? nehme ich 20 Milligramm eine abends. Ja, einen Abend. Und Beta-Blocker, wissen Sie diese Namen des Oh, den der Namen weiß ich Medikamente? nicht. Ich weiß nur, dass das so ein Beta-Blocker ist und dass ich da morgens und abends eine nehme. Ja, zweimal, okay. Und Und Baldrian, ich. Bitte? wofür nehmen Sie Baldrian? Wenn ich nachts nicht schlafen kann. Ah, okay. Hatten Sie schon einmal Magen oder Darm Spiegelung? Oh, ja, das ist aber sehr lange her. Das ist mehr als 10 Jahre her. Da hatte ich eine Darmspiegelung. Okay. Ist was alles in Ordnung? Damals war alles in Ordnung, ja. Wurden Sie wechselnd Verstopfung und Durchfall beurteilt? Haben Sie schon mal Nein, da bin ich noch nicht beim Arzt gewesen. Okay. Danke. Und haben Sie Jo. Geschwister? Nein, hat er gefragt. Ich bin Einzelkind. Ah, okay. Okay, Entschuldigung. Ja, Danke. ist gut. Flatulenz, haben wir schon gefragt? Hat er gefragt, ja, habe ich bestätigt. Können wir als Arztgespräch anfangen? Ja, können wir anfangen? Okay. Und hallo, guten Tag, liebe Kollegen, Hallo? und Frau Oberärztin. Ich würde Ihnen eine Patientin vorstellen, die ich gerade eben in der Notaufnahme gesehen habe. Und darf ich? Entschuldigung, erzählen Sie, wen haben Sie gesehen? Ja, Frau Maria Zimmermann ist 66-jährige Frau und sie ist zweite, fünfte 1957. Sind geboren und 1,70 Meter groß und 68 Kilogramm schwer. 78. 78. Ja. 78, ja, 78. Ja. 78 Kilogramm schwer. Und Frau Zimmermann hat sie bei uns seit seit 4 Wochen bestehende Eine und Woche. aber Einer. Er soll erstmal fertig reden. Erstmal den Satz fertig machen. ja vor einer Woche seit einer Woche bestehende progredierende Bauchschmerzen auf der linken Seite unter Bauch vorgestellt und die Auslöser für die Schmerzen ist fettiges Essen. Die Schmerzen haben sich immer verschlechtert und ferner klagte sie über Sodbrennen und Appetitlosigkeit Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit, Inappetenz und Insomnie wegen der Bauchschmerzen. Und aus die Intensität der Schmerzen nach dem Essen liegt bei 7. In Ruhe liegt die Intensität der Schmerzen bei 4 bis 5. Und die Patienten hat Fieber Seit wann? seit 3 Tagen die Patientin hat subfebril Temperatur, subfebrile Temperatur, ne? subfebrile Temperatur und die Frage nach Schweiß, Gewichtsverlust und Schüttelfrost wurden verneint. Die Unverträglichkeiten der Patienten ist Milchprodukt. Ja, also die Patientin beschreibt eine Unverträglichkeit auf Milchprodukte, ja? Auf Okay, und die meidet Milchprodukte. sie aber, oder? Ne? Ja, sie verzichtet auf Okay. Milchprodukte. Okay, Und bei der Vorerkrankung ist bei ihr bekannt Arterie Hypertonie erhöhte Blutfettwerte, Ja, Hypercholesterinämie, ja. Cholesterolemie und es sie hatte vor 20 Jahren Cholestektomie. Cholezystektomie. Cholestektomie. Sie ist nicht Raucherin und sie trinkt Alkohol zweimal pro Woche. Und die Fragen nach Drogenkonsum wurden von der Patientin verneint. Und in der Familienanamnese finden sich bei Vater Lungenkrebs und Ja, auf Lateinisch. der Lungenkarzinom, Bronchialkarzinom, ja, Bronchialkarzinom und der an Apoplexie 2008 verstorben ist. Okay. In der Familienanamnese finden sich bei der Mutter nur Diabetes mellitus und sie ist Einzelkind und sozialanamnestisch ist sie verheiratet und Rentnerin und hat zwei Kinder und sie wohnt mit ihrem Ehemann. Ja, und die Und Kinder sind aber erwachsen, ne? ja, sie hat zwei Kinder und die gesund sind. Also zwei erwachsene Kinder, die gesund sind. Ja, okay. Gesund sind. Kann man sagen. Die Schmerzen ist ohne Ausstrahlung, nur unter Bauch, keine Ausstrahlung. Okay. Und mein nach der nach aufgrund der Symptomatik gehe ich von eine Darmkrebs aus oder mein in als Differentialdiagnose kommen in Betracht Darmkrebs und Divertikulitis, Divertikulitis, ja. ja, Divertikulitis und Was noch? Darmmagen-Syndrom. Reizdarm. Reizdarmsyndrom, ja. Ja, Reizdarm-Syndrom und vielleicht Morbus Crohn, aber Bisschen Morbus Crohn, spät, aber ja. Ne, weil sie schon so alt ist, ne? Aber es habe ich hier auch als Differentialdiagnose, ja. Gut, ja okay. und Und was machen Sie diagnostisch jetzt mit der Patientin? ja und ich würde sie zuerst körperlich untersuchen Untersuchen, ja. und Und auf was achten Sie bei der körperlichen Untersuchung ganz besonders? ganz besonders ich würde darauf achten, dass sie Empfindlichkeit oder Loslassschmerzen und Abwehrspannung Ja. im Bauch Ja, genau. hat und vielleicht bei der Auskultation kann ich Darmgeräusche erhöhte Darmgeräusche hören oder Ja, verstärkte Darmgeräusche, ja. verstärkte Darmgeräusche Oder eben hören verminderte, oder ne? verminderte Weil sie Verstopfung und Durchfall hat, deswegen bei der Skate so. Natürlich Worauf, ich worauf schauen Sie noch im Rahmen der körperlichen Untersuchung? Körperuntersuchung. Was bietet sich da noch so an? Vielleicht Sikleroiktheros. Ah, Icterus, ja. Ich meinte jetzt noch was anderes. Sie Weil haben ja Verdacht Gitterintrusion. auf ein Karzinom. Karzinom. Würde man vielleicht die Lymphknotenstation Ja. abtasten? Ja, ich taste Lymphknotenstation ab. Okay. Was Und machen Sie in denn labordiagnostisch und apparativ mit der Patientin? natürlich kleines Blutbild Auf alle Fälle, ja. und Blutzucker und Entzündungsparameter natürlich Prokalzitonin, BCG und CRP Genau, genau. und Nierenwerte, Laborwerte, Leberwerte. Leber, Nieren, ja, okay. Aber wir sind ja eigentlich so ein bisschen auf den Darm fokussiert, ne? Stuhldiagnostik natürlich. Stuhldiagnostik, ja, bietet sich auch noch an, genau. Okkultbluttest. Ah ja, stimmt. Gute Frage. Ja. Gut. Und was machen Sie technisch? Technisch, zuerst würde ich eine Sonographie des Bauches durchführen. Was erwarten Sie da? Das ist, ich würde ein Masse im Bauch sehen. Ah, okay, ja. Vielleicht der fettiger Leber Ah, sehen. Fettleber, ja, okay. Ja, Fettleber sehen. Aber ich kann nicht Gallenblasen sehen, weil sie wurden cholezystektomiert. Ja, okay. Deswegen. Ja, gut. Was wäre denn noch als zusätzliche invasivere Diagnostik möglich? Was würde man wahrscheinlich auch noch machen? Ich würde Kolonspiegelung empfehlen. Ja, genau. Ja, Kolonoskopie. Koloskopie? Koloskopie Genau. und bei der Koloskopie kann ich Gewebeprobe entnehmen Sehr gut, ja. nach Pathologie schicken. Zur Pathologie schicken, ja, Zur okay. Ja, Pathologie sehr gut, schicken. okay. Und dann natürlich noch ein technisches Verfahren, was wir noch machen könnten. Technisches. Natürlich ich würde CT Tomographie des Bauches mit Kontrastmittel veranlassen. Ja, okay. Ja, gut. Jetzt, was wären die Behandlungsoptionen im Falle, dass es ein Karzinom tatsächlich ist? Dann gibt es eigentlich ja nur eine Option. Ja, ich würde natürlich chirurgische Konsil empfehlen. Ja, gut, okay. Wenn sich jetzt eine ihrer Differentialdiagnosen bestätigen würde, was würden Sie machen bei der Divertikulitis? Bei der Kolonspiegelung oder Kolonoskopie würden wir Divertikulitis bestätigen, Genau. ob es gibt Divertikulitis oder nicht. Ja, genau. Und wenn es sie jetzt gibt. Wenn es gibt, natürlich Divertikulitis wir wegen nein mithilfe der es gibt ein Zange Amende Kolonoskopie und mit Hilfe der Zange können wir entfernen. Ja, aber was ist überhaupt denn die Voraussetzung, dass die gute Frau erstmal koloskopiert wird? Wiederholen Sie bitte. Was ist denn die Voraussetzung für die Koloskopie? Was muss denn im Vorfeld mit der Frau passieren? Darf sie weiter essen? Nein, der Patientin musste vor 12 Stunden nüchtern sein. Ja, sie muss also, sie kriegt erstmal keine Nahrung, ne? Wenn es ihr nicht gut geht, können wir sie vielleicht parenteral ernähren. Gut, und was machen wir noch? Sie hat Schmerzen. Und Betäubungsmittel? Ja, Analgesie, ne, zumindest. Ja, wir Analgesie. müssen sie ja nicht gleich flachlegen, aber vielleicht kriegt sie ein Schmerzmittel, ne? Ja. Analgesie, ne? Ja, Ja. Ja. Analgetika, ja. Ja, gut, okay. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie ausgeprägt so eine Divertikulose sein kann oder Divertikulitis. Ich glaube, wenn das sehr ausgeprägt ist, muss man auch operieren, oder? Ja, Ja, operieren. okay. Ja, gut. Okay, effektiv war es drei, vier. Divertikulitis, ja. Das war die richtige Diagnose. Gott sei Dank ist es kein Karzinom. Insofern hat Frau Zimmermann ja nochmal Glück gehabt. Ja, gut. Ja, dann beenden wir jetzt hier unsere Vorstellung. Ich sage schon mal, halten Sie mich auf dem Laufenden, was Ihre Ergebnisse sind aus der Untersuchung. Berichten Sie mir, was Sie rausgefunden haben und was vor allen Dingen beim Ultraschall rausgekommen ist. Ja, und wie die Ja. Laborwerte sind. Okay. Lieber Dr. Usta, Sie haben ordentlich Probleme noch mit der Sprache. Das geht ein bisschen, puh, durcheinander. Das ist so normaler Satzbau. Ist nicht so ganz doll. Und auch so Artikel und Plural und Singular. Die Fragen nach was? Ach so, nach Drogenkonsum wurde verneint. Es ist eine Frage und die wurde verneint. Dann Ja, das ist sagen Sie, wichtig. ich würde Ihnen über Vorgeschichte sprechen. Nein, ich würde oder ich möchte mit Ihnen über Ihre Vorgeschichte sprechen. Das sind so kleine grammatikalische Feinheiten, ja? Ja. Und der Dauerbrenner. Danach ich brauche. Natürlich ich brauche. Nein, danach brauche ich. Und Ja. natürlich brauche ich von Ihnen auch noch Laborwerte. Ja, also. Bitte halten Sie sich an die normale Satzkonstruktion. Das ist nicht so schwierig. Ja? Wenn Sie irgendwas vorne wegsetzen, müssen Sie das umdrehen. Ja? Dann kommt das Verb, kommt an die zweite Position. Ja? So. Dann, was habe ich denn noch gefunden? Der Auslöser ist. Dann. Der Ausdruck. Ja, was ist mir, ja, was natürlich mir aufgefallen ist, dass Sie nicht nach Impfstatus gefragt haben, nicht nach Medikamenten. Das sollte Ihnen in der Prüfung nicht passieren. Ja. Ne? Und Sie machen sehr, sehr viele so Stockungen in Ihren Sätzen. Ja, wenn Sie sich das nachher mal anhören, da kommt ganz viel dazwischen. Ja? Versuchen Sie das ein bisschen zu glätten. Ja? Das ist natürlich schwierig jetzt innerhalb von kurzer Zeit. Ein bisschen darf das sein. Ja? Wir sprechen ja alle nicht druckreif. Ja, also auch ein deutscher Muttersprachler spricht ja nicht druckreif. Aber es waren schon ziemlich viele so Pausen drin und einfach so Satzkonstruktionsfehler. Puh, da weiß ich nicht, wie stark jetzt Ihre Prüfer darauf abfahren oder ob die Ihnen das durchgehen lassen. Ja, muss man gucken. Versuchen Sie da noch mal ein bisschen an Standardformulierungen einfach zu arbeiten. Ja, das war bei den Fragen deutlich besser als hinterher beim Bericht. Ja. Ja, bei den Fragen haben Sie mehr Standardformulierungen, die Sie angewendet haben. Beim Bericht können Sie nicht so auf Standardformulierungen zurückgreifen. Vielleicht müssen Sie da noch ein paar sich entwickeln, dass Sie das ein bisschen flüssiger beschreiben. Ja, okay. Ich kann Ihnen anbieten, dass Sie Ihren Bericht schriftlich niederlegen einmal und mir den schicken, dass ich Ihnen den, und zwar unkorrigiert schicken. Sie korrigieren ihn nicht, sondern so, wie Sie meinen, dass Sie das sagen würden, schreiben Sie ihn auf, ohne ihn durch die ohne die Grammatikprüfung laufen zu lassen, ja? Und schicken ihn mir so. Dann kann ich Ihnen zeigen, wo die Fehler sind. Ja, okay. Ja? Wäre ein Angebot. Müssen Sie nicht machen, können Sie machen. Ja, Ja? okay. So. Und das wäre das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und ja, wie gesagt, versuchen Sie sich am regulären Satzbau zu orientieren. Ne? Das ist schon relativ wichtig. Sonst fällt es zu sehr auf, dass Sie kein Mutter, kein, also dass Sie von einer fremden Sprache kommen. Ne? Gut. Irgendwas kam nachgeklickert, lassen Sie mich überlegen. Da war was. Irgendwas haben Sie im Bericht, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, sehr nach der Familienanamnese und nach der Sozialanamnese haben Sie noch irgend, ach genau, dass die Schmerzen nicht ausstrahlen. Das ist Ihnen dann mit einmal noch über den Weg gelaufen. Das haben Sie noch in Ihren Notizen gefunden. Das haben Sie praktisch viel später berichtet. Ja. Und was eigentlich auch nicht so ganz exakt war, war die Schilderung. Also sie hat seit 1 bis 2 Wochen hat sie diese zunehmenden Schmerzen und sie hat jetzt Fieber. Vor 4 Wochen hatte sie schon mal ähnliche Beschwerden. Das Ja. hat sie gesagt. Ja. Jetzt sind die Schmerzen aber heftiger und sie sind auch mehr geworden. Ja. Und sie haben das auch nicht dazu gesagt, seit wann sie schon diese Verdauungsprobleme hat, dass sie also diesen Wechsel von Verstopfung und Diarrhöen hat, das haben sie gesagt, aber sie haben nicht gesagt, dass sie das schon jahrelang hat. Ne? Ja. Also da gibt es auch inhaltlich noch so ein bisschen was zu meckern. Ja? Wie gesagt, Fragen würde ich sagen, Anamnese, Erhebung war ziemlich gut. Ja, mit kleinen sprachlichen Lücken und Macken, aber beim Bericht, da war echt noch ein bisschen Arbeit. Ja, Ja. versuchen Sie da noch ein bisschen was auszubügeln bis dahin. Ja, und wie Okay. gesagt, Angebot schicken Sie es. Ja? Ja, okay. Dankeschön.